Let's turn. Schlagen wir auf. In our Bibles to Matthew chapter 5. Schlagen wir Matthäus 5 auf. And turn to Luke chapter 6 at the same time. Und blättert auch zu Lukas Kapitel 6. And let's pray. Und beten wir. Father in heaven, thank you for this time. Vater im Himmel, danke für diese Zeit. We ask and bless these words to our hearts in Jesus' name. Und segne diese Worte in unseren Herzen in Jesu Namen. Amen. Amen. We want to deal with a verse that is very controversial and has caused a lot of division in the church. Wir werden heute über einen Vers sprechen, der sehr umstritten ist und der sehr viel Spaltung in der Gemeinde verursacht hat. Maybe more heartache than I'm guessing maybe any other verse in the New Testament. Vielleicht hat er mehr Kummer verursacht, denke ich zumindest, als jeder andere Vers im Neuen Testament. It has to deal with divorce. Und es geht da um die Scheidung. This is our next verse in Matthew chapter 5. Das ist unser nächster Vers in Matthäus Kapitel 5. I want you to think of the war in Vietnam. Ich möchte, dass ihr über den Vietnamkrieg nachdenkt. So over 50,000 young American soldiers died. Über 50,000 junge amerikanische Soldaten sind gefallen. They were sent there to fight. Sie wurden dorthin gesandt, um zu kämpfen. They didn't really know what they were fighting for, except for their country. Sie wussten nicht wirklich, wofür sie eigentlich gekämpft haben, außer dass sie für ihr Land gekämpft haben. They came back to America. Und sie kehrten nach Amerika zurück. Being traumatized by war. Und sie hatten ein Kriegstrauma. And rejected by their own country. Und sie wurden abgelehnt von ihrem eigenen Land. By people who call them baby killers and all kinds of things. Von Leuten, die sie Kindermörder genannt haben und alle möglichen Sachen. And as a result, over 100,000 of the soldiers who returned to America. Und als Folge davon sind über 100,000 Soldaten, die nach Amerika zurückgekehrt sind, committed suicide. Haben Selbstmord begangen. Twice as many as died in the war. Doppelt so viele wie im Krieg gestorben sind. Now when we talk about divorce, und wenn wir über die Scheidung sprechen, we're talking about an issue that is painful, dann sprechen wir über ein Problem, das sehr schmerzhaft ist. And has been used to hurt people more than to help people. Und das gebraucht wurde, um den Menschen mehr weh zu tun, als ihnen zu helfen. Now, when we read this verse, it's a very powerful verse. Wenn wir diesen Vers lesen, dieser Vers ist sehr kraftvoll. It almost seems merciless. Er scheint fast unbarmherzig zu But sein. I want you to keep in mind who the Lord is speaking to here. Aber ich möchte, dass ihr daran denkt, zu wem der Herr hier spricht. Because if you don't keep in mind who he's speaking to and why he's speaking, denn wenn ihr nicht daran denkt, zu wem er spricht und wen er anspricht, warum you er es tut, you can unconsciously fall into the category of someone who is destructive. Dann könnt ihr unbewusst auch zu jenen gehören, die zerstörerisch wirken. Now before we read the verse, I want to read Luke chapter 6. Aber bevor wir diesen Vers lesen, möchte ich Lukas Kapitel 6 lesen. And this explains why the law came. Und hier wird erklärt, warum das Gesetz gegeben wurde. Now, starting with verse 6, on another Sabbath, Jesus went into the synagogue and was teaching, and a man was there whose right hand was shriveled. Ab Vers 6, es geschah aber an einem anderen Sabbat, dass in die Synagoge ging und lehrte, und es war dort ein Mann, dessen rechte Hand verdorrt war. Now, he went on the Sabbath, but the Sabbath forbids anyone to do anything. Er ging am Sabbat, aber am Sabbat ist es jedem verboten, auch nur irgendetwas zu tun. Why does the Sabbath forbid you to do anything? Warum ist am Sabbat verboten, dass man irgendetwas macht? To destroy you? Um dich zu vernichten? Or to protect you? Oder um dich zu beschützen? The law was given to protect. Das Gesetz wurde gegeben, um zu schützen. In Romans chapter 7, in Römer Kapitel 7, it says the law is holy. Da steht, das Gesetz ist heilig. The law is righteous. Das Gesetz ist gerecht. And the law is good. Und das Gesetz ist gut. Because the law is given to protect life. Weil das Gesetz gegeben wurde, um das Leben zu beschützen. To protect people who want to live before God in a wholesome way. Um Menschen zu beschützen, die auf gesunde Art und rechte Art und Weise vor Gott leben möchten. In a world that is very selfish. In einer Welt, die sehr selbstsüchtig ist. So verse 7, the Pharisees and the teachers of the law were looking for a reason to accuse Jesus. Vers 7, die Schriftgelehrten und die Pharisäer aber lauerten darauf, damit sie eine Beschuldigung gegen ihn finden konnten. Same thing happens today. Genauso das passiert das auch heute. People with displaced anger are looking for a reason to accuse somebody in the body of Christ. Leute mit fehlgeleitetem Ärger suchen nach einem Grund, um jemand im Leib Christi anzuklagen. So they watched him closely to see if he would heal on the Sabbath. Und sie passten auf, ob er am Sabbat heilen würde. But Jesus knew what they were thinking and said to the man with the shriveled hand. Er aber kannte ihre Überlegungen und sprach zu dem Menschen, der die verdorrte Hand hatte. Get up and stand in front of everyone. Steh auf und stelle dich in die Mitte. So he got up and stood there. Er stand auf und stellte sich hin. Then Jesus said to them. Jesus sprach nun zu ihm. Here's our principle. I ask you, which is lawful on the Sabbath? Er sprach nun zu ihnen und hier kommt unser Prinzip. Ich frage euch, was erlaubt ist am Sabbattag. To do good or to do evil. Gutes zu tun oder Böses zu tun. To save life or to destroy it. Leben zu retten oder zu verderben. He goes on to say in the Gospels, if you have an oxen that falls into a pit. Und weiterhin sagt er in den Evangelien, wenn du einen Ochs hast, der in eine Grube fällt. On the Sabbath. Am Sabbat. Would you not pull him out? Würdest du ihn nicht rausziehen? Would not even question it. Das würde man überhaupt nicht in Frage stellen. You would pull your ox out right on the Sabbath. Du würdest den Ochs rausziehen am Sabbat. To save the life of your ox. Um deinem Ochsen das Leben zu and retten. Nobody would question it. Und niemand würde das in Frage stellen. And here the Lord is restoring the hand of a man. Und hier macht der Herr die Hand eines Mannes wieder gesund. And they are going to use the law to destroy. Aber sie gebrauchen das Gesetz, um zu verderben. The law was given to preserve life. Das Gesetz wurde gegeben, um das Leben zu bewahren. The law was not given to hinder me from doing good. Das Gesetz wurde nicht dazu gegeben, um mich daran zu hindern, etwas Gutes zu tun. And let's look at Matthew chapter 5, verse 30-31. Schauen wir uns Matthäus Kapitel 5, Vers 31 an. We are not going to remove or try to balance the severe words of the Lord here. Wir wollen hier nicht die ernsten Worte des Herrn ungültig machen oder ausgleichen. But we are going to bring into the picture who he's talking to and who he's not talking to. Aber wir möchten hier nur bewusst machen, zu wem er spricht und zu wem er nicht spricht. I've had people bring this verse to me over the last 21 years here. In den letzten 21 Jahren hier haben mich viele Leute auf diesen Vers angesprochen. What do you think of this verse? Was denkst du über diesen Vers? As they point to someone in our church who had been divorced. Und dann zeigen sie mit dem Finger auf jemanden in unserer Gemeinde, der geschieden ist. Now, verse 31. Vers 31. It has been said, anyone who divorces his wife must give her a certificate of divorce. Es ist aber gesagt, wer seine Frau entlässt, gebe ihr einen Scheidebrief. But I tell you, ich aber sage euch, that anyone who divorces his wife except for marital unfaithfulness, jeder, der seine Frau entlassen wird, außer aufgrund von Hurerei, causes her to become adulterous, macht, dass mit ihr Ehebruch begangen wird. And anyone who marries the divorced woman commits adultery. Und wer eine Entlassene heiratet, begeht Ehebruch. So people walk around the church and they point to people and they say, what about this verse and that and there, that, blah, blah. Und die Leute gehen in der Gemeinde herum und zeigen mit dem Finger auf Leute und sagen, was ist mit dem und bla, bla. I even had one time a divorced man. Zu mir ist sogar einmal ein geschiedener Mann gekommen. Who himself was divorced. Er war selbst geschieden. Come up to me and accuse someone in our church. Und hat jemand in unserer Gemeinde angeklagt. And I said, wait a minute. Und ich habe gesagt, Moment you mal. You yourself are divorced and remarried. Du bist doch selber geschieden und wieder verheiratet. Yeah, but I did it in ignorance. Ja, aber ich habe es aus Unwissenheit getan. So what's the point? Was soll das? So that excuses it and now you can walk around and point your finger? Das ist eine Entschuldigung für dich und jetzt kannst du herumgehen und auf die anderen mit dem Finger zeigen. Let's put this in its setting. Zeigen wir hier, in welchem Kontext das gesagt wurde. Let me read a little bit of the historical background here. Ich möchte ein bisschen etwas vom historischen Zusammenhang und Hintergrund lesen. Men at this time were allowed, or were not allowed, but were divorcing their wives. Die Männer damals, sie durften es zwar nicht, aber sie haben ihre Frauen entlassen. And it was in the power of the husband. Und der Mann hatte die Macht dazu. It wasn't the wives divorcing the husbands, it was the husbands divorcing the wives. Es war nicht so, dass sich die Frauen scheiden hätten lassen, sondern es ging von den Männern aus. And out of the school of a guy named Hillel, H-I-L-L-E-L, und es gab die Schule von Hillel, a Jewish school of thought. Das war eine jüdische Philosophenschule. You were allowed to divorce your wife. Und die haben die Meinung vertreten, dass du deine Frau dich von deiner Frau scheiden lassen darfst, wenn sie kein Kind bekommen kann. If she spoiled food, wenn sie das Essen nicht richtig gekocht hat. Or if there was a woman you met more beautiful than her. Oder wenn du eine Frau getroffen hast, die schöner war als deine Ehefrau. Now, what are the chances of that? Also die Wahrscheinlichkeit dafür ist ziemlich groß. Cases, it will never happen. In manchen Fällen wird das nie passieren. But with, you know, with some people, it's gonna happen one time. Aber anderen Menschen könnte das schon passieren. So this guy comes and he wants a bill of divorce because he's met someone more beautiful than his wife. Und dieser Mann kommt daher und möchte einen Scheidebrief, weil er jemanden getroffen hat, eine Frau getroffen hat, die schöner ist als seine eigene Ehefrau. Remember that the law was given to preserve life. Aber denk daran, dass das Gesetz gegeben wurde, um das Leben zu bewahren. 1 Timothy chapter 1, you can read that the law was not given for a righteous man. Im 1. Timotheus 1, da steht, dass das Gesetz nicht für die Gerechten gegeben wurde. It was given for the ungodly, sondern für die Gottlosen, for the unrighteous, für die Ungerechten, for sinners and abusive people. Für Sünder und für Leute, die andere schlecht behandeln haben. Für Menschen, die ihre Eltern geschlagen haben. Für Entführer oder Mörder. And the law was given to protect people from these kinds of people. Und das Gesetz wurde gegeben, um die Menschen von dieser Art von Leuten zu beschützen. The emphasis here is not on the woman. Und die Betonung hier liegt nicht auf der Frau. The emphasis is on what this guy is doing to the woman. Die Betonung liegt auf dem, was der Mann seiner Frau antut. He has no reason to divorce this woman, but he finds someone who's more beautiful. Er hat keinen Grund, sich von seiner Frau scheiden zu lassen, aber er findet eine, die schöner ist als sie. The woman's heart is committed to him. Und die Frau hat sich mit ganzem Herzen an ihn gebunden. But he's met a younger girl. Aber er findet eine jüngere. She's more exciting. Sie ist aufregender. And he decides, well, you know what I'm going to do? Moses said I could divorce, so I'm going to divorce. Und er entschließt sich, Moses hatte gesagt, ich kann mich scheiden lassen und drum entlasse ich meine Frau. What about the woman? Aber wo bleibt die Frau dabei? What about your wife? Was ist mit deiner Frau? Her heart is bound to you. Sie hat, ihr Herz ist an dich gebunden. Do you know what you were doing here? Weißt du, was du hier tust? You are forcing her to break the bond. Du zwingst sie, dieses Band zu zerreißen. You are putting her in the position of adultery. Du zwingst sie in die Position des Ehebruchs. You are forcing her to break the covenant. Du zwingst sie, diesen Bund zu brechen. You're going to walk away. Du wirst sie verlassen. You're going to hand her a piece of paper and say, hey, I'm no longer your husband. Bye-bye. Du gibst ihr diesen Zettel Papier und du sagst, ich bin nicht mehr dein Mann. Tschüss. The emphasis is on this man. Die Betonung liegt auf dem Mann. And who marries this woman commits adultery. Und wer die Entlassene heiratet, begeht Ehebruch. You picture this woman here. Stell dir diese Frau vor. Abandoned by this guy. Sie ist verlassen worden von ihrem Mann. Her heart is toward this guy. Und ihr Herz schlägt aber noch immer für ihn. Now she's left alone. Und jetzt ist sie ganz allein. But wait a minute, there's another guy much like this guy. Aber Moment, da gibt es noch einen Mann, der ist dem ersten ziemlich ähnlich. Maybe one of his friends. Vielleicht einer seiner Freunde. Look, now this girl's available. Schau, jetzt ist diese Frau zu haben. Perfect for me. Perfekt I've always für wanted mich. His wife anyway. Ich wollte sowieso seine Frau schon immer haben. Hey, look, I like your wife. I know you don't like your wife. I like your wife. Schau, ich mag deine Frau. Du magst sie nicht mehr, aber ich will sie. Look, you've always liked that girl. Why don't you go after, I take, you know, we'll do a little switch here. und ich habe sie schon immer gemacht und wir tauschen hier einfach. You go after her and hey, I'll pick up your wife. Du nimmst dir diese andere und ich nehme deine Frau. You've never liked her anyway. Du hast sie eh nicht wirklich She's gemocht. More my type. Sie ist mehr mein Typ. Hey, the both of you are in trouble with God, okay? Ihr beide, ihr habt jetzt Schwierigkeiten mit Gott. Because you're forcing her to break her covenant. Denn du zwingst sie, ihren Bund zu brechen. And I'm telling your friend there, hey, you marry her and you're in adultery. Und ich sage hier deinem Freund, du heiratest sie und du begehst auch Ehebruch. This is what the Lord is dealing with. Und das möchte hier der Herr ansprechen. He's not putting this woman in a position to harm her. Er möchte nicht diese Frau in eine Position stellen, wo er ihr schaden will. He's making these statements to protect her. Sondern er trifft diese Aussagen, um sie zu beschützen. Now, if you go to 1 Corinthians chapter 7, wenn du zum 1. Korinther Kapitel 7 blätterst, Paul was asked these same questions. Da wurden Paulus dieselben Fragen gestellt. You know, when I'm driving down the road, ich fahre die Straße entlang, and I see a solid yellow line in the middle of the road, und wenn ich dann eine durchgehende gelbe Straße sehe, in der Linie sehe in der Mitte der Straße, especially if there's a double yellow line, oder besonders wenn es eine doppelte gelbe Linie you gibt, never under any conditions ever cross those lines. Du darfst niemals unter egal welchen Umständen auch immer über diese Linien drüber fahren. The law says it's forbidden. Das Gesetz besagt, es ist verboten. You cross, you pay. Du fährst drüber, dann wirst du zahlen dafür. Suddenly you're traveling down 50 kilometers per hour like normal. Du fährst da entlang 50 km/h wie immer. And out of nowhere, und wie aus dem Nichts comes this little red ball, kommt plötzlich ein roter Ball gerollt, a little girl running after it. Und da hinten läuft ein kleines Mädchen There's nach. No time to stop. Und du kannst nicht mehr stehen bleiben. You have one of two decisions. Du musst jetzt zwei Alternativen hast du jetzt. Do I run the girl over? Entweder du überfährst das Mädchen, or do I cross the double yellow line? Oder du fährst über die doppelte gelbe Linie drüber. Well, I don't want to break the law. Ja, ich will ja nicht das Gesetz brechen, Someone would say, sagt so jemand I run vielleicht. Over the girl. Und deswegen überfahre ich das Mädchen. And then you go to prison, und dann kommst du ins Gefängnis, because a judge would say, you should have crossed the line. Weil der Richter sagen würde, sie hätten über diese Linie drüber fahren sollen. Because that line was there to protect life. Denn diese Linie ist dazu da, um das Leben zu bewahren. But when the law endangers life, aber wenn das Gesetz das Leben gefährdet, the law can be temporarily, kann das Gesetz vorübergehend, what's the word I'm looking for? Temporarily, not ignored, disregarded, temporarily disregarded. Vorübergehend nicht beachtet werden. It must be temporarily disregarded. Und es muss vorübergehend missachtet werden. The blue lights on top of an ambulance, you know what that means? Die Blaulichter auf einem Rettungsfahrzeug. Wisst ihr, was das bedeutet? You know what the siren means? Und wisst ihr, was die Sirene bedeutet? It's meaning somebody's life is in danger. Das bedeutet, dass jemandes Leben in Gefahr ist. All of the laws that were given to protect life, alle Gesetze, die erlassen wurden, um das Leben zu beschützen, are now hindering this ambulance from saving this person's life. Hindern jetzt diesen Rettungswagen daran, dieser Person das Leben zu retten. So all of the laws to protect life are now temporarily disregarded when these blue lights are flashing and the siren is screaming. Und deswegen werden alle diese Gesetze jetzt vorübergehend nicht beachtet, wenn das Blaulicht eingeschaltet ist und die Sirene, um das Leben zu bewahren. And everybody gets out of the way. Und alle gehen aus dem Weg. And this ambulance goes through red lights. Und dieses Rettungsauto fährt bei Rot über die Kreuzung. It goes against the one way. Gegen die Einbahnstraße. Drives over the grass. Fährt sogar auf dem Gras. Over the curb, everywhere. Auf dem Gehsteig. To save someone's life. Um jemanden das Leben zu retten. This is the nature of the law. Das ist das Wesen des Gesetzes. Now, the law says, das Gesetz sagt, you shall not divorce. Du sollst dich nicht scheiden lassen. Why? Warum? To protect life. Um das Leben zu bewahren. So that someone whose heart is into the marriage, dass jemand, der mit ganzer ganzem Herzen seiner Ehe hängt, is not abused by someone who's going to stay married to this person for a year and then go get married to that person for a year and then find someone else for a year. Dass jemand nicht von einem misshandelt wird oder missbraucht wird, der ein Jahr mit dieser Frau verheiratet ist und im nächsten Jahr mit einer anderen und dann wieder mit einer anderen. And just leave dead bodies everywhere behind. Und der hinter sich die Leichen lässt. The law forbids it to protect all these people. Das Gesetz verbietet es, um all diese Menschen zu beschützen. But if there is a case, aber wenn es einen Fall gibt, where something is happening in a marriage, wo etwas in einer Ehe passiert, where it is very harmful for some reason, wo es aus irgendeinem Grund sehr schädlich ist, we have 1 Corinthians chapter 7. Dann haben wir 1. Korinther Kapitel 7. The law is not given to destroy me. The law is given to protect me if my heart wants truth. Das Gesetz wurde nicht so gegeben, um mich zu verderben, sondern um mich zu beschützen, wenn mein Herz die Wahrheit sucht. I'll just read a few verses here, starting with verse 8. Ich lese hier ein paar Verse ab Vers 8. Now to the unmarried and the widows I say, it's good for them to stay unmarried as I am. Ich sage aber den Unverheirateten und den Witwen, es ist gut für sie, wenn sie bleiben wie ich. Nothing wrong with being single. Es ist nichts falsch daran, ledig zu sein. Jesus war ledig. John the Baptist was single. Johannes der Täufer war unverheiratet. Paul was single. Paulus war God the Father single. Ledig. Gott der Vater ist ledig. He's always been single. Er ist immer schon ledig gewesen. It's good for them to stay unmarried as I am. Es ist gut, wenn sie ledig bleiben wie ich. But if they cannot control themselves, they should marry. Wenn sie sich aber nicht enthalten können, so sollen sie heiraten. For it's better to marry than to burn with passion. Denn es ist besser zu heiraten, als vor Verlangen zu brennen. To the married, I give this commandment, not I, but the Lord. Den Verheirateten aber gebiete nicht ich, sondern der Herr. A wife must not separate from her husband. Dass eine Frau sich nicht vom Mann scheiden lassen soll. That's for protection. Das geschieht zum Schutz. But if she does, she must remain unmarried. Wenn sie aber doch geschieden ist, so bleibe sie unverheiratet. Or else be reconciled to her husband. Oder versöhne sich mit dem Mann. This is for protection. Das ist wieder zum Schutz. So that no emotional decisions are being made. Damit keine Entscheidungen aus dem Gefühl heraus getroffen werden. That people would put all their heart to try to work through situations. Dass die Leute mit ganzem Herzen daran gehen, Situationen, also es eine Lösung zu finden miteinander. Some situations are not going to be workable. Aber in manchen Situationen wird es keine For Lösung geben. Whatever reason, aus irgendeinem Grund. From things coming out of the past or whatever happens, zum Beispiel wegen der Vergangenheit oder weswegen auch immer. Some situations are just going to be overwhelming. Manche Situationen sind einfach überwältigend. And two people are going to come to my office like they came out of the Vietnam War. Und zwei Leute kommen dann zu mir ins Büro wie Heimkehrer aus dem Vietnamkrieg. Or one person. Oder eine Person. I listen to one side, I listen to the other side. Ich höre mir eine Seite an, ich höre mir die andere Seite an. And I can listen to it for years. Und ich kann ihnen jahrelang zuhören. And my head spins and spins and spins. Und mir dreht sich schon der Kopf. And you say things and you try to help and you do everything you possibly can. Und du sagst etwas und du versuchst ihnen zu helfen und du versuchst dein Möglichstes. There's more and more pain. Aber sie fügen sich immer nur mehr Schmerzen zu. A wife must not separate from her, but if she does, she must remain unmarried. Dass eine Frau sich nicht vom Mann scheiden lassen soll, wenn sie aber doch geschieden ist, so bleibe sie unverheiratet. To Christians, für Christen, zwei Christen, you can't take it, it's for some reason, I gotta step out of this. Aus irgendeinem Grund können sie nicht mehr in der Ehe bleiben und sie wollen raus. Hey, stay unmarried, this will protect you. Bleibe unverheiratet, das wird dich beschützen. Take some time, think about it. Nimm dir Zeit, lass dir Zeit und denk das durch. God can do things. Gott kann Dinge tun. In Isaiah chapter 5, verse, I think it's verse 4. In Jesaja 5, ich glaube, es ist Vers 4. Der Herr sagte, what more could I have done? Was hätte ich noch tun können? What more? Was hätte ich noch tun all können? Of us in all situations, und wir alle in allen Situationen, whether it's with a spouse or a friend, ob es jetzt mit einem Ehepartner ist oder einem Freund. We have to come to this place where we say, what more can I do? Wir müssen zu dem Punkt gelangen, wo wir sagen, was hätte ich noch tun können? And the Lord may say, I want you to try this, try that, and then at the end you say, Lord, I've done everything. What more can I do? Und der Herr sagt, ich will das, dass du das tust und das tust, und am Ende kommst du vielleicht zu dem Punkt, wo du sagst, was hätte ich noch tun können? Now look what it says: the husband must not divorce his wife. Es steht, der Mann darf sich nicht von seiner Frau scheiden lassen. This is again protection. Das ist wieder zum Schutz. Protecting them, protecting someone who may not want this at all. Das soll beide schützen oder denjenigen, der das überhaupt nicht will. This is not to hurt. This is protection. Dadurch soll kein Schaden zugefügt werden, sondern sie sollen geschützt werden. Schaut euch Vers 12 an. To the rest I say this. Den Übrigen aber sage ich. I, not the Lord. Sage ich, nicht der Herr. Doesn't mean that it's not inspired. Das heißt nicht, dass das nicht vom Geist inspiriert ist. Or that it's not coming from God. Oder dass es nicht von Gott kommt. It means you won't find it written in the Gospels. Das heißt nur, dass man es nicht in den Evangelien findet. If any brother has a wife who is not a believer and she is willing to live with him, he must not divorce her. Wenn ein Bruder eine ungläubige Frau hat und sie willigt ein, bei ihm zu wohnen, so entlasse er sie nicht. And if a woman has a husband who is not a believer, und eine Frau, die einen ungläubigen Mann hat, and he is willing to live with her, she must not divorce him. Und er willigt ein, bei ihr zu bleiben, so entlasse sie den Mann nicht. But we're so different. I love to go to church. All he does is watch his soccer. Aber wir sind so unterschiedlich. Ich gehe so gern in die Gemeinde und er will immer nur Fußballmatches anschauen. We have no life together. Wir haben kein gemeinsames Leben zusammen. Is he willing to stay with you? Ist er bereit, bei dir zu bleiben? Well, yeah. I mean, the guy, he kind of loves me. Ja, irgendwie er liebt mich. Stay with him. Dann bleib bei ihm. Now this is different than a few situations that I've had to deal with. Das ist etwas anderes als ein paar Situationen, mit denen ich mich auseinandersetzen musste. Wo du jemanden hast, der bereit ist zu but bleiben. They have another life. Aber der hat ein Doppelleben. And the only reason they're willing to stay is to abuse the person they're staying with. Und der einzige Grund, warum der in der Ehe bleiben will, ist, um die Person, mit der er bleiben will, zu missbrauchen. So they have a mother at home. Er hat eine Mama zu Hause. And they have a lover outside. Und eine Geliebte irgendwo draußen. And their legal wife washes their clothes. Und die angetraute Frau wäscht ihm das Gewand. Cooks their food. Kocht ihm das Essen. And provides some of the finances. Und so, trägt auch finanziell cleans the house zur Familie bei. Putzt das Haus. And takes care of the airport. Ja, und sie kümmert sich um den Flughafen. So that this guy comes and lands, you know, once in a while into the airport and then takes off again. Und ab und zu kommt der Mann, dann landet im Flughafen und dann geht er wieder auf Reisen. He has one girlfriend, has two girlfriends, has three, and just is this roaming Casanova. Und er hat eine Freundin, zwei oder drei, und der ist halt ein Casanova, der sich überall herumtreibt. Darum geht's hier nicht. That's abuse. Das ist Missbrauch. And that woman has to put her foot down. Und diese Frau muss sich wirklich behaupten und das abstellen. Okay, verse 13. Vers 13. And if a woman has a husband who is not a believer and he is willing to live with her, she must not divorce him. Und eine Frau, die einen ungläubigen Mann hat und der willigt ein, bei ihr zu bleiben, so entlasse sie ihn nicht. For the unbelieving husband has been sanctified through his wife. Denn der ungläubige Mann ist durch die Frau geheiligt. And the unbelieving wife has been sanctified through her believing husband. Und die ungläubige Frau ist durch den Bruder geheiligt. Means he, this guy is coming in contact with Christian friends and Christian radio and songs and worship music. Das heißt, dieser Mann kommt in Kontakt mit christlichen Freunden und mit christlichen Radiosendungen und Anbetungsmusik. And if he's willing to accept it, und wenn er bereit ist, das zu akzeptieren, then why separate? Warum sollte sie sich dann scheiden lassen? Otherwise your children would be unclean, but as it is, they are holy. Sonst wären ja eure Kinder unrein. Nun aber sind sie heilig. Now look at verse 15 and we'll close. Schaut euch Vers 15 an und wir werden abschließen. But if the unbeliever leaves, wenn der Ungläubige sich aber scheidet, let him do so. So scheide er sich. A believing man or a woman is not bound in such circumstances. Der Bruder oder die Schwester ist in solchen Fällen nicht gebunden. See what it says? Is not bound in such circumstances. Seht ihr, was hier steht? Sie sind in solchen Fällen nicht gebunden. And yet people will ignore this verse and they'll throw Matthew 5:31 in your face. Und wenn Leute diesen Vers ignorieren und dich auf ungute Weise auf Matthäus 5:31 hinweisen. And they'll so mistreat people who have gone through the trauma of a divorce. Und sie misshandeln die Leute, die das Trauma einer Scheidung durchgemacht haben. And then you have people who have been divorced who are so beaten up in churches. Und es gibt Leute, also geschiedene Leute, die in der Gemeinde so schlecht behandelt werden. They're like these soldiers who came back from a battle and then commit suicide. Sie sind wie diese Soldaten, die sich von der Schlacht zurückkommen und sich dann umbringen. When there should be this compassion and love and support. Wo man ihnen doch Mitleid entgegenbringen sollte und Liebe und Unterstützung. Because it can happen to anybody. Denn es kann ja jedem passieren. Let's read this again. And if the unbeliever leaves, let him do so. Wenn aber der Ungläubige sich scheidet, so scheide er sich. A believing man or woman is not bound in such circumstances. Der gläubige Bruder oder die Schwester ist in solchen Fällen nicht gebunden. God has called us to live in peace. Zum Frieden hat uns Gott berufen. And that's why the law was given. Und dazu wurde das Gesetz gegeben, to protect peace, um den Frieden zu schützen, to be a warning to the husband who's got a wandering mind, um den Mann zu warnen, den Ehemann zu warnen, der andere Frauen sucht, who thinks he's just going to change wives like he changes his suits. Der glaubt, dass er seine Frauen wechseln kann wie die Unterhemden. No, you can't do this. Du kannst es nicht. And the guy who's already got his eyes on his wife, who this guy is planning to divorce. Und der andere, der schon ein Auge geworfen hat auf die Frau, die, von der sich der andere scheiden lassen will. Right? Right. God gives a warning. Die warnt Gott. And you find that they find a warning also in Hebrews 13. Adulterers will be judged. Und wir finden auch diese Warnung in Hebräer 13. Dass Ehebrecher gerichtet werden. But now, if some people have asked, can people who are divorced remarry? Manche Leute haben die Frage gestellt: Können sich Geschiedene, dürfen sie sich wieder verheiraten? Or are they adulterers? Dürfen die wieder heiraten oder sind sie Ehebrecher? Deuteronomy, all the way back in Deuteronomy 24. Bis zurück zum fünften Buch Mose 24. Women who were divorced were remarrying. Frauen, die entlassen wurden, die haben wieder geheiratet. There was just one, prohibition, or what do you call it, a stipulation. Es gab nur also eine Bedingung oder eine Klausel. If you're gonna divorce your wife, wenn du dich von deiner Frau scheiden lässt, she marries another guy, und sie heiratet einen anderen, and he dies, und er stirbt, you still can't marry your wife again. Dann darfst du deine ehemalige Frau so nicht wieder heiraten. Your wife, you can't remarry her. Wenn du dich scheiden lässt von deiner Frau, darfst du sie nie wieder heiraten. It was a protection. Das war zum Schutz. You better think this thing through, bub. Überleg dir das, Kumpel. Because I'm going to put requirements here to make you think this through. Denn ich werde dir also Klauseln auferlegen, damit du dir das wirklich durchdenkst. Or else people would be divorcing and changing partners like they change their underwear. Sonst würden sich die Leute scheiden lassen und ihre Partner wechseln wie die Unterhemden. God has called us to peace. Gott hat uns zum Frieden berufen. Life is difficult. Das Leben ist schwierig. And we should be a place of compassion. Und wir sollten hier einen Ort haben, wo die anderen Mitleid finden. Put this issue to rest in our hearts if it's an open issue. Und damit wir Frieden in unserem Herzen haben über dieses Thema, wenn das eine ungeklärte Frage ist für uns. The law was not given to destroy. The law was given to protect. Das Gesetz wurde nicht gegeben, um zu zerstören, um zu verderben, sondern um zu beschützen. And if you use these verses to put salt in the wounds of people, und wenn du diese Verse verwendest, um den Leuten Salz in die Wunden zu streuen, then God have mercy on you. Dann gnade dir Gott. Because you don't know the heart of God. Denn du kennst nicht das Herz Gottes. The woman is caught in the act of adultery in John 8. Die Frau, die beim Ehebruch ertappt wird in Johannes 8. And the law says to stone her. Und das Gesetz sagt, man soll sie steinigen. They call the Lord there. Sie haben den Herrn gerufen. The law says stone her. What do you say? Das Gesetz sagt, steinige sie. Was sagst du? Interesting that you ask me that question, he might have said. Vielleicht hat gesagt, interessant, dass sie mir diese Frage stellt. And probably with his eyes piercing these people. Und wahrscheinlich haben seine Augen diese Leute durchdrungen. He said, you who have no sin, cast the first stone. Und sagt, die ihr keine Sünde habt, werft den ersten Stein. And they all left. Und dann sind sie alle weggegangen. And it's the same thing with us. Und es ist genauso für uns. We who have no sin, cast the first stone. Wir, die wir keine Sünde haben, wir können den ersten Stein schleudern. Amen. Let's pray. Beten wir. Father in heaven. Vater im Himmel. Thank you for your mercy toward us. Danke für deine Barmherzigkeit uns gegenüber. Thank you for the law. Danke für deine Liebe. The law that we see outside, the traffic law. Danke für das Gesetz, danke für die Straßenverkehrsordnung. Green and red lights and stop signs and für Ampeln mit Rot und Grünlicht. Für Stopptafeln und Einbahnstraßen. All there to protect us. Sie sind alle da, um uns zu beschützen. From crazy drivers. Vor verrückten Autofahrern. And Lord, we thank you for your law in the Bible. Und Herr, wir danken dir für dein Gesetz in der Give Bibel. Them to protect us. Das gegeben wurde, um uns zu beschützen. Not to destroy us, nicht um uns zu verderben. And we thank you for that. Und wir danken dir dafür. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen.